Bringt ihn zurück in den Glockenturm und sorgt dafür, dass er ihn nicht mehr verlässt. Damals hielt man in Paris oft Gericht auf dem Platz von Notre Dame. Dort wuchs ein Holzstoß empor, Schicht um Schicht auf dem Platz von Notre Dame. Ringsum sammelte sich früh am Morgen das Volk, das uns zur Schau kam. So mit Riesen bewaffnet, dass jemand verbrannt ist. Meine Liebe, fühlst du dich so elend, wie du aussiehst? Das würde sie wohl freuen. Oh nein, ich würde dich lieber freilassen. Warum tun sie es dann nicht? Voraussetzung wäre, dass du mir etwas versprichst. Weißt du, ich will dir immer noch helfen. Ich glaube nach wie vor, dass deine Seele zu retten ist. Nicht so, wie sie sich das vorstellen! Lieber sterbe ich. Und wie ist das mit Phöbus, deinem Sonnengott? Würdest du den auch lieber sterben lassen? Nein. Du hast sein Schicksal in deiner Hand. Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ich wüsste es gern. Manchmal zieht uns ausgerechnet das am stärksten an, was uns am meisten abstößt. Sie sind wirklich ein Monster. Nein. Nein, Esmeralda, wirklich nicht. Wenn ich in den letzten Wochen irgendetwas gelernt habe, dann das. Mein Fluch ist es, dass ich sehr menschlich bin. Hab Mitleid mit mir. Ich habe mich selbst verraten.